Wir hätten alle gerne mehr, doch wo nehmen wir das her? Vielleicht von den Konzernen, die es wie von selbst vermehren. Denn das, was sie produzieren, ist das, was wir konsumieren. So wird der Lohn, den sie gegeben haben, letzten Endes wieder zu Einnahmen. Das Problem auf dieser Welt ist Geld. Das Problem auf dieser Welt ist Geld. Das freut dann den Aktionär, der bekommt dann immer mehr. Kurz die Preise angezogen, Aktienkurs geht steil nach oben. Wenn dieser dann nach unten stürzt, wird der Belegschaft halt der Lohn gekürzt. Gelegentlich auch fusionieren, dabei ein paar Jobs ausradieren. Das Problem auf dieser Welt ist Geld. Das Problem auf dieser Welt ist Geld. Die Sache wird noch viel perverser, sieht man mal in andere Länder, wo Menschen elendig am Hunger sterben, damit die Reichen immer reicher werden. Der Planet ist schon recht ausgelaugt, doch wird er immer weiter ausgesaugt. Es zählt alleine der Profit, solange bis es nichts mehr gibt. Das Problem auf dieser Welt ist Geld. Das Problem auf dieser Welt ist Geld. Man muss das realistisch sehen, das mit dem Geld kann nicht so weitergehen, weil nur die Reichen es bekommen, allen anderen wird's genommen. Das Problem auf dieser Welt ist Geld. Das Problem auf dieser Welt ist Geld.